19. Kapitel. Mein Vater war von seinem Spaziergang nach dem Fischteiche zurückgekommen und öffnete die Türe des Zimmers, gerade in der größten Hitze des Angriffs, als eben mein Onkel Tobi das Glacis hinan marschierte und Trim wieder laden wollte. Oh, lieber Onkel Tobi, hätte nicht eine wichtigere Sache alle Beredsamkeit meines Vaters erheischt, wie jämmerlich würdest du mit deinem Steckenpferd jetzt weggekommen sein. Mein Vater hing aber seinen Hut mit eben der Miene wieder auf, als er ihn vom Nagel genommen hatte, und als er einen flüchtigen Blick auf die Unordnung im Zimmer getan hatte, nahm er einen von den Stühlen, woraus der Korporal eine Bresche gemacht hatte, ließ sich darauf nieder und brach in ein Klagelied aus wie folgt. Klagelied des Vaters. Es ist hinfort umsonst, gegen diese bitterste von allen menschlichen Überzeugungen anzukämpfen, wie ich bisher getan. Ich sehe klar, dass der Himmel für gut gefunden hat, mit seiner schwersten Artillerie gegen mich auszurücken, und dass die Wohlfahrt meines Kindes der Punkt ist, auf welchen sie mit aller ihrer Macht spielen soll. Unglücklicher Tristram, Kind des Zorns, Kind welker Lenden der Unterbrechung, des Missverständnisses, des Missvergnügens, was für ein einziges Unheil oder Unglück in dem Buche embryonischer Übel, das dein Bau verwirren konnte, das nicht auf dich gefallen wäre, noch ehe du in die Welt gekommen, gezeugt in den abnehmenden Tagen deines Vaters, der schon das Siegel seiner Geister anfing, stumpf zu prägen, da Lebenswärme und Lebenssäfte, welche die deinigen hätten stählen sollen, schon im Verfliegen waren und nichts übrig blieb, wodurch dein Keim zu stärken als Negationen. Das ist nicht sonderlich erklecklich, Bruder Tobi, und verlangte alle die kleine Hilfe, die Fürsichtigkeit auf beiden Seiten bewirken könnten. Aber wie ist uns der Pass verhauen, du? Weiß, wie es zugegangen ist, Bruder Tobi. Es ist zu melancholisch, hier zu wiederholen, wie die wenigen Lebensgeister, die ich noch in der Welt besaß und mit welchen Gedächtnis, Fantasie, Genie und Fähigkeiten hätten gefördert werden sollen, so auf einmal auseinandergestöbert, verblüfft, verjagt, verschlagen und zu allen Henkern gehetzt wurden. Vielleicht hätten Heiterkeit und Ruhe des Gemüts bei deiner Schwägerin, mein Bruder Tobi, und eine gehörige Aufmerksamkeit auf ihre natürlichen Dinge während der Zeit der neunmonatigen Wartung alles wieder in Ordnung bringen mögen können. Aber auch das war meinem Kinde versagt. Was für ein unruhiges Fassbinderleben führte sie mit ihrer abgeschmackten Gelüsterei nach ihrem Wochenbett in London. Ich meinte, meine Schwägerin habe sich mit der größten Gelassenheit darein gefunden, erwiderte mein Onkel Tobi. Ich habe nicht ein einziges aufgebrachtes Wort gehört. Sie kochte innerlich, rief mein Vater, und wie ist sie sturmgelaufen über die Hebamme? Nun, da machte sie ja ihrem Herzen Luft, sagte mein Onkel Tobi. Luft, sagte mein Vater und sah dabei in die Höhe. Aber was war das alles, mein lieber Tobi, gegen den Schaden, der uns dadurch zugefügt ist, dass das Kind mit dem Kopfe zuerst auf die Welt gekommen ist, da alles, was ich bei meiner allgemeinen Verwüstung seiner Bildung wünschte, war, dieses kleine Verstandskästchen unversehrt zu erhalten. Was für einen Purzelbaum hat bei aller meiner Fürsicht mein System mit dem Kinde schon im Mutterleibe machen müssen. Sein Kopf musste der Hand der Gewalttätigkeit herhalten und einem Drucke von 470 schweren Pfunden so ganz senkrecht auf seinen Scheitel, dass es noch 90% unsicher ist, ob das feine Netzwerk des Verstandgewebes nicht in 1000 Fetzen zerrissen ist. Noch wär ihm zu helfen gewesen, Mann. Gib ihm nur eine Nase und das Glückspförtchen steht offen. Ach, wäre mir ein Fötus beschert gewesen, 5½ Zoll lang. Ich hätte dem Schicksal Trotz geboten, aber nun heißt er dazu Tristram. Tristram. Tristram. Wir wollen zum Herrn Jorik schicken, sagte mein Onkel Tobi. Ach, schick doch, zu wem du willst, erwiderte mein Vater.